Endamen Allah des Alabamas, des Barmherzigen. Wir loben Allah, rufen ihn um Hilfe, bitten ihn um Vergebung und suchen unsere Zuflucht bei ihm für unseren eigenen Übeln und für unsere schlechten Taten. Wenn Allah recht leitet, der kann nicht von einem anderen irregeführt werden. Und wenn Allah irreführt, der kann nicht von einem anderen recht geleitet sein. Ich bezeuge, dass Allah eins ist und dass er keine Teilhabe hat. Ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam der Diener gesandt ist. Ihr Gläubigen, fürchtet Allah ungeziemender Furcht und sterbet nicht anders als Muslime. Und die Menschen fürchtet euren Herrn, der euch erschaffen hat, aus einer einzigen Seele. Und aus ihr schuf er seine Gattin und aus dem Bein erschuf er viele Männer und Frauen. Und fürchtet Allah, um dessen Namen man nun bittet, und ebenso im Namen eurer Mitverwandtschaft. Sag ich Allah, ich stets der Wächter über euch. Und ihr Gläubigen, fürchtet Allah und sprechet aufrichtige Worte, auf dass er eure Taten segensreich fordere und euch eure Sünden vergebe. Und der Allah, der Gesandten gehorcht, der hat einen gewaltigen Gewinn erlangt. Wahrlich, das behaupteste Wort ist das Buch Allahs und die beste Rechte durchzuführen, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und das übelste aller Dinge ist die Malerung Bid'a in Glaubensfragen. Und jede derartige Malerung Bid'a ist eine Irreführung. Und jede Irreführung hat das Handfeuer zum Ziel. O Diener Allahs, wir heute. Wir sind heute an einem gesegneten Tag und bestimmen jetzt von euch So war die Hijra an diesem Tag. Und wie ihr wisst, ist im islamischen Kalender, der christliche Kalender, auch die Geburt Jesu. Aber wir Muslime haben eher das Anrecht, weil unser Datum bezieht sich auf eine Realität und auf eine Wahrheit. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat das schon bestimmt, bevor er Himmel und Erde geschaffen hat, und alles, was auf dieser Erde oder im Himmel ist. Was Allah schon wieder geschrieben hat, nichts auf dieser Erde oder im Himmel passiert, ohne dass schon Allah es vorherbestimmt hat. Wo Allah will, wir warten Tafel. Und in dieser Stunde, an diesem Tag, in dieser Zeit, jetzt, in diesem Monat, in diesem Jahr, mit diesen Gesichtern, die jetzt hier vorhanden sind, an gläubigen Männern und Frauen, das ist alles schon von Allah beschlossen, wer hier sitzt, wer hier nicht sitzt. Und wir müssen dann sprechen. Ich habe nachgedacht, was ich euch für eine Freitagsrede halten soll. Und jetzt sein. Es war wichtig für mich, warum? Weil das eine Gelegenheit war. Es war eine Gelegenheit, weil ich weiß, dass es Frieden gibt und dass alle hier vorhanden sind. Und das war für uns eine Möglichkeit, dass wir eine wichtige Predigt halten.

Er musste mal im Jugendalter erlebt. الآن جيبت فرق كان عندي مشاكل أنا زعزت بشي هذا البروبليما سنزي سبحان الله السلم أبغلت شي هذا البروبليما أنا عندي مشاكل تزيس يوم من وقت عينها متزوجة البروبليما أنا عندي مشاكل تزيس أنا صحيح ذاتتني أبغلت شي هذا البروبليما تزيس الآن أبغلت شي هذا البروبليما تزيس الغيث من أبغلت شي هذا البروبليما أسمع إلا المشاكل تزيس والكل يشتكي من المشاكل أنا فهم الشافع قبلين ألا هذا القبلين ألا هم قبلين هيتا ضغم ضغم بشمال شئرة ضغم بشمال شئرة أمر هيتا الآن الضغم ضغم قبلين يحلمون في إيجاد حلول هذه المشاكل أنا فهمت في مزيفهم وتشغيلهم أنت زيكم دي القبلين أنا فهم مستوى من أن قبلنا بأجيبنا بجيبنا سأجيبنا غير لي فكرة سيوم في بيت أبو زيد بن سعد نبي في بيت زمرة بيت بيتا في بيت جعنا فيما شاك الشباب فيما أرجع من المواهب وسكوت في بيت قديم الدرجة في بيت فيما في فيما قديمة هكذا بهذا التقصير الحيث حيث دي فاملة فرسيش بدا لنجا هذه الأمة أبحاث دراسات دي سيفين دي شعب البوشة دي سباخ ستوديم دي غزابيرا غوما فهم دا ستيفن مبرونا فان أرغس ودي دي فاملة فرسيش سنوزن دي بيبن فرسيش دي دي شيس فرسيش بل كمان ولا إلا سبسيشولوجي شكري حيثم لماذا؟ أبا سبحان الله بكم مسلمين بعلم لأن المسلمين لأن المسلمين لم يعرفوا حقيقة لم يعرفوا حقيقة أسباب هذه المشاكل دي مسلمة كم مش دي ضغط للغم اللي يفضلنا حلولها أبا دي بسم يغليقا ومن تعرفوا أسبابها دي غلطيك مسلمين اللي يبقدلنا دي سببها كلها سببان سواء قدلنا أسبس كان ده تسبب كان ده تسبب Alles, was gesagt wird, wenn man versucht, wenn man den Forschungen, alles ist zuzuweisen. Außer diese zwei. Was sind diese zwei? Das Problem der Gesellschaftsprobleme und die Probleme unter den Menschen, Gruppenweise. Erstens ist die Unwissenheit und zweitens Schwäche, Imanschwäche. Genau, Schwäche, Imanschwäche. Oder wenig Iman. Wenn ein Mensch Jahil ist in etwas, wenn er macht, dann tut er Dinge, die eigentlich nicht normal sind. Und das Wissen ist Licht. Und es ist Freude von Jahil. Es ist ein schwerwiegender Jahil und ein bisschen gut. Und ein einfacher Jahil. Er hat nicht die schwierigste Unwissenheit ist, dass man nicht mehr die Bücher zu lernen, aber will nicht lernen. Subhanallah. Und das zweite ist, er hat die Möglichkeit zu lernen, aber er lernt nicht. قال حمار الحكيم يوما يا ليتني كنت أركب لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب هكذا تمنى هذا الحيوان Und wie sein Gedicht ist, wenn du das da eben, dass da eben sagt, ich bin unbefugt, weil es nicht fremd ist. Allah hat nicht zu Ende. Aber der, der mich reitet, der reitet auf mich, aber es ist unbefugt, weil er unbefugt sein will. Er kann nicht dafür, weil er schläft und er ist so beschwert. Und das ist das Problem heute der Umma. Wir geben ein Beispiel. Das Innenleben zum Beispiel, was heute existiert vor uns, die völlig mit Probleme, Mann, Frau, schreibt. Und dass die Rate der Scheidungen so eine Rate, die gewaltig und schreckhaft ist. Es gibt zwischen Heirat und Entscheidung ein oder zwei Monate. MashaAllah. Höchstlichten, also sagen Flitterwochen und dann kommt. Also nach den Flitterwochen werden wir Flitterwochen oder Amtswochen. Panik, Scheidung. Du siehst, die Frau ist jahil in Bezug, wie sie zu ihrem Mann sein muss, islamisch gesehen, wie sie mit ihrem Mann umgeht, in ihrem Sand, oder und umgekehrt der Mann über seine Frau. Und es gefällt mir, Subhanallah. Einer der Gelehrten hat gesagt, keine Frau oder kein Mann kann ihre Mann mit Hand haben, bis in Prüfung steht. In welchen Prüfung? Wir wollen zumindest lesen Bücher, wie die Gelehrten geschrieben haben, was oder wie wird ein islamischer Frau gegenüber ihrem Mann verhalten und der Mann den Namen, wie wird ein islamischer Mann gegenüber seine Frau verhalten? Das hat einer der Gelehrten gesagt, zumindest, was man lernt. Damit jeder weiß, was die Rechte der anderen sind. Lieber heiraten, lieber heiraten, lieber Schahwa. Wegen deines Lieben, wie gefällt mir und anders, wie gefällt mir und ich gefalle ihr. Das ist heute, wo ich zu Hause leider sogar bei den muslimischen Schwestern, Brüdern, die reflektieren sich. Und dann wundern sie sich, dass die Ehe nicht funktioniert. Weil unsere Ehe letztendlich nicht für Allah besteht, sondern sie besteht, weil wir uns gegenseitig gefallen. Und dann bestimmt Probleme. Warum? Weil unsere Herzen nicht die richtige Absicht hatten. Und diese Probleme werden dann übermittelt an die Kinder. Und die Kinder bekommen auch dann diese Unruhen. Und sie sehen Mutter und Vater, die streiten ständig, das Kind kriegt einen psychischen Schaden und dann können sie sich das beeltern. Es wird gesagt, also die Studie belegt, dass die Kinder, die auf der Straße sich, dass die Straße, die Kinder, die auf der Straße aufwachsen, eher zur Gewalt und zur Kriminalität neigen, als dass Kinder, die wo ihre Eltern herumgegangen sind. Und auch bei einer dieser Jugendlichen auf dem Islamspiel praktiziert, siehst du Krankheiten in ihm, die vielleicht zum Nachteil einer Gruppe im Islam nachtragen. Das heißt, alles beginnt daran, dass man richtig Absicht hat. Indem ich eine Frau heirate und ich wünschte Allah mit dieser Frau. Und deswegen sagen wir von diesem Minder, wo ich jetzt hier anspreche, sagen wir, lernt von der Sunna, von der Sahih Sunna, dass wir das Richtige vom Falschen lernen und nicht die Fremden trennen in ihrer Art und Weise, wie sie ihre Leben gestalten, ihre Innenleben gestalten. Das ist für uns nicht unser Maßstab. Gehen wir zurück zu Koran und Sunna. Das ist, weil, wie ich mit meiner Freundin gehen soll, wie ich mit meinem Kind gehen soll, wie sie wie Allah subhanahu wa ta'ala flüchte, so wie Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam uns das beigebracht hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns im Koran, wenn wir nicht uns diese Ali erklärt, welche Schritte wir uns vornehmen sollen, sobald unsere Frau, sobald unsere Frau zum Beispiel sich wieder wächst, wie widersetzt. Allahs Gebote widersetzt und mir widersetzt. Ja, wie widersetzt, indem ich hier ein Gebet, Allah, ich rufe dich zu einem Gebet oder ich bemühe dich in einem Gebet und widersetzt dich. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, gibt es drei Schritte. Sprich dich mit dir. Schlag sie. Weil sie mir das gesagt hat, und schlag sie, als wenn man ein Etappen bei dir. Aber wenn Allah gebeten hat, uns interessieren nicht Menschenrechte oder andere Leute. Dann wird Allah gebeten, weil Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was am besten für den Menschen ist. لماذا عدم الخروج وهي مطلقة من بيت الزوجية؟ لماذا؟ قال تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما هو هذا الأمر الذي سيحدث بعد الطلاق؟ هو الرجوع إلى بعضهما بعض. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala schenkt, wie Allah subhanahu wa ta'ala achtet auf diese Gefühlsamkeit zwischen der Ehe und die Bedingung zwischen der Ehe, dass Allah lässt uns zu spüren, hoffen, dass es sogar, wenn es geht, nicht mehr und es kommt eine Scheide, Allah subhanahu wa ta'ala lässt uns noch ein Spiel weg, falls Allah eine Angelegenheit offen lässt, was sie sagen würde, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Ehe zusammenbringt und dass die Möglichkeit hat, zu seiner Frau zurückzukehren oder die Frau zu einem Mann zurückzukehren. Dass Allah wieder Liebe zwischen uns hat. يقصدون العدلين هكذا عند الناس كلمة اثنين الطلاق الرجال الجهلة بالدين الله بمنا الجاهد بدأ أفرقهم بمسكسين والله يقف الجهل عن بعض من الدين هك وبيت زوار اكتر بسفة بس الله بمسبت فرم أصلا في الله Egal wie tief es kritisch wird, dass uns Wort nicht auf den Mund rauskommt. Wir sollen nicht auf den Zimmer liegen, dieses Wort. Wirken bleibt, wie weit im Kopf, wirken man schützt oder richtig auf oder schwingt, ja, gegen die Wand vielleicht aus der Mund. Aber er soll nicht sagen, du bist gar nicht geschieden. So sollte der Mitmann, der Wissen hat, der Weisheit hat. Warum? Stellt euch mal vor, jeder, der zum Schluss streitet, schreitet sich von seinem Tor. Was für eine Katastrophe haben wir und wie sollen wir endlich mal von den Kindern vielleicht sehen können? Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ihr nehmt euch, glauben, schützt euch und eure Familie von dem Feuer. Und dann sagt zu diesem, und dieser Verständnis von Ibn Abbas, von dem Tarjim al-Quran, von dem Erlöser des Koran, er sagt, das heißt, Allah möchte von uns, dass mit dieser Ayah, den Kindern den Islam, den richtigen Islam, weil nicht den Islam meines Vaters und meines Mutters, meiner Mutter, den Islam, den Allah und den Propheten wünschte. Und er sieht, wie man ihn sagt. Heute, subhanallah, die Schabbat heute kämpfen, wenn er Falka behindert im Kopf ist und er spielt mit Gitarre oder mit Schlagzeug, dann wird es im Kind kommen. Und dann, wenn Kind wird tanzen, wenn man wird tanzen, dann tanzen mit Allah oder so. Dann sind wir ein Tänzer, dann sagst du deine Tänzerin. Deswegen kritisiere nicht deine Kinder, wenn du selber kein Vater für deine Kinder bist. Deswegen, deswegen ist der Koran, diese Ehre vom Koran, schützt euch und eure Familie, schützt euch und eure Familie von der Pfarrer. أي ليس بينها ترتيب، ليس بين المعطوف والمعطوف عليه ترتيب. فيمكن أن تقول جاء زيد وعمر، أي مصطحبين. يمكن أن تعطف بها السابق على اللاحق واللاحق على السابق، ويمكن أن تعطف بها المصطحبين. بمعنى هو أنفسكم وأهليكم كانوا هو أنفسكم أهلكم الخير، أنفسكم أهلكم هيت باهي الله سبحانه وتعالى جزاك في السكرمات إذا سلام شاكرهم أبا إن ذات باهي أكلم دي بس دوش ذات باهي أكلم دي بس أم ميكلش أو من جواب ده أم ميكلش المشاكل على خم بأس ولا نمضى. إذا أتينا إلى المشاكل أصول ميكلش خم بأس ولا نمضى خير أزيد مش تستزاك أكو أنفسكم الشد سغطة مش فجرين أما نكينا ذات صاز محمس مدى لزايا مزايا بغطي ودارك ودسك الفاضل تغاف بكيس على مثل تنكينا نفاق جاسبيت جيز جيش زايز من كمة تبسا اسمش تغربة لا يستطيع. وهذا من شدة فرطه وإفراطه نمارسه حتى في الأيام المشرفة كيوم الجمعة كرمضان في ليالي التراويح كليلة القدر دي بالنسبة لهذه الناس الطاقة وشخصات يدنيان بعضهما بعضا يوم الجمعة هذا تفضيل كل الدخلين لتمن أسي بيشت من طرق الإسلام بسكرتك بتسين تاني فرنا ما بلشت بتسين تاني فرنا الحجة تسديد الطرق في أمر أمر فمية بيشت شكاية فرنا إلى الأكلير أنت بلدنا قلة الإيمان. أنا بكتب الزين بزين سبحان الله هيت يوم الجمعة ثلاث الجمعة بزين بلاست المشيد غوصل إيه ساد بيه بفراتك سبيدشت بيه بفراتك سبيدشت بفراتك سبيدشت بيه بفراتك غوصل أنت سبحان الله أنت سبحان الله تصوف من أنت سبحان الله أنت سبحان الله أنت سبحان الله يسكي أبتكيات يسكي بس الإيمان أعزك ما شاء الله أعلى صغيرة أولا دكتور أولا بروفيسور أولا أسعالم أولا شيخ أبايز أبايز أبايز السوح سبحان الله سبحانه في جهة الإيمان إيمانه بعيد أنا بقول لك بس ما شيخ الإيمان الإيمان ما تزايل أحد أولا بروفيسور أولا دكتور ويضل إذا في اسمه صباح أعطي بغزة كان بخاري في رجل كان مش مسلم أصلا مش قرآن أصلا مش أبا غصة تش قبلين بس يقول الإيمان الشرخ بس الإيمان الشرخ بغاية بس مختا أعزك دزي سيمان أعزك أشبه شفت بدين مش مشرخ الإيمان أبيت فوق بيت المفيد بوث الله مخت بيت في الإسلام وفت بيت في الإسلام مخت أكتب بيت في الإسلام أبي بزيف بمجيب في باق ستون هف باكسي أخوش تخلن به بزيف تنباد عزيف وقت السيط أبي بزيف في الأول فوضي كاتستفاد أشريك تكينا أشريك تفرعن أشريك تفرعن المستقيم قلوا أمين يهود مستقيم نفكر باستيقاب الشباب ويأتي للمسك بنا رأيك بجيب تفلش زين هل الشاب يوافق الكبار في السن كأبيه وكعمه وكجاره مجتمعين في المسجد اجتماعا يناقشون في أمر المسجد ولكن بصراع وخضاع وتقاتل فيقول الشاب ألهذا أتون للمسجد أهالي هي الصلاة؟ هذا سبحان الله فلاش بس السبب بس دولت فان الإسلام أبسان صرب بكان التعاكم كسوف زابش تشبه العلمة انظرون بان صيدة هذا البطري هم أسكم أمين لمن المشي أزيد بأيكم بداتكم ما شاء الله بفوق تبين المشي مخد بشكات بشيبة بمشي وده بالدولة وبعين السنة وبعين الزخر ومن ذكت لنا سبحان الله بسفة إسلام بسفة إسلام بنهيب لك بشكات بنهيب لك مش بشتراجي بل أبسان بشكات بمشي ويبتسم إليه ونبيس حيث ومسلم ما شاء الله أكرم في مدينة المسلمة لكل كلمة جيدة أنت أنت دعوت من دون قد سكت يسجد الكبار الذين يصورون ينظرون إليه من فوق رأسه إلى قدمه لماذا أتى بهذه الصورة Und dann siehst du, einer bekommt Angst, vielleicht ein Junge kommt in die Moschee, ein junger Mädchen, sie kommen in die Moschee, und wenn sie böse gucken, wenn sie ein Bart tragen, böse gucken, islamisch, wir werden von oben nach unten angeguckt, und dann siehst du, die Kinder bekommen Angst, haben vielleicht schlechtes bis vom Islam oder von der Moschee. ورزقنا وإياكم الهداية إلى أقوم طريق وأحسن سبيل آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Lob gepriesen ist Allah, so wie es ihm gebührt. Und jede Gnade ist von Allah. Es gibt keine Gottheit außer Allah. Und es ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der Diener gesandt ist. Segen und Heil auf den gesamten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Meine lieben Brüder und Schwestern im Islam, wenn wir kennen die Gründe dieser Probleme, unsere Unwissenheit im Islam, und unsere schwache Iman, das ist die Lösung. Jetzt kommen wir zu der Lösung. Wir haben gesagt, zwei Lösungen. Erste Lösung, Ilm. Lernen. Ein zweites Problem, unsere Iman stärken. Wer hat das gesagt? Ist das jetzt Fantasie oder wer hat das gesagt? Ein philosophischer Islam, ein großer. Aber nicht die Philosophie, nicht die griechische Philosophie. Nein. Nicht Rüstung, das war ein großer Kuffar. Nein, das ist islamische Philosophie, die einzige Philosophie. Ein großer Gelehrter, mit einem tiefen Verständnis. Und dort ist die Lösung für die Probleme gehen. Und in einem Buch hat das zusammengefasst. Und der Gelehrter heißt Al-Imam al-Bukhari, Rahimahullah, Bruder Allah al-Sina Damen. Was hat er uns? Der einzige, der größte, authentische Buch, der Sunna, der zweite, der wertigste Buch nach dem Koran. Al-Bukhari, wie hat er angefangen? Mit welchem Hadith? Er hat ihn nicht geöffnet über das Gebet oder Zakah oder Saum oder Hajj. Was war das? Was war der erste Hadith, mit dem er begann seine Buch? العلم والإيمان. قال البخاري في كتابه. بس أكتب غير مش من صحيح البخاري غيرنا الإيمان. كتاب الإيمان. بس الآن مش موخ. أبدا حتى الآن. كتاب العلم. كتاب العلم حتى الآن. بس موخ تسمس. بس كتبت تسمس. فان حتى إيمان وعلم. أبدا نقوم بس كشوده حتى سكرات. كتاب الموضوع. أبدا كل لماذا بدأ بكتاب الإيمان؟ بل كتاب العلم. بل كتاب الإيمان بل بخاري صاد. بدأ إيمان. يعالج. بدأ إيمان. عقلية. استعد للشمس. عند الهات. عند الله حتى إن العلم. المستعكة. Durch den Namen, durch Körper sind geschaffen, und das Herz und Kraft, dass der Iman, dass er diese, na, subhanallah, sehr wichtig, mein Bruder, der Iman hat unsere Kraft für die Taten. Der Iman ist der Motor für unsere Taten. Wir haben zwei Kräfte. Einmal die Kraft der Taten und die Kraft des Gehirns, das heißt die Kraft des Wissens. لابد لها من كتابة تفسيرها. فهذه القوة إذا بقيت بدون علم، بدون كتابة بدون كتابة بدون كتابة بدون كتابة بدون كتابة بدون كتابة بدون كتابة بدون كتابة قيمة سفيه مذموم. ولهذا إن هذه القوة العلمية إذا علم الشريعة Denn sie wissen, das Wissen die Scharia hat. Das Wissen der Rasulallah, Allah kommen. Und das Wissen der Ibadah, das Gottes ist. Und wenn sie über Allah subhanahu wa ta'ala, das Wissen der Allah, das Wissen der Aqidah, das Wissen der Ibadah, das Wissen von der Verhandlungsseite eines Muslims, wenn diese drei Sachen, wenn diese Verhandlungswissen, dann sind wir halt da, und dann wird es Safina, das ist ein spontanes Wort, das heißt, wie eine Unrechte oder eine keine realistische oder keine erfolgreiche Handlung. Da wird Handeln, da wird nicht auf das richtige Verständnis. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese drei Schritte lernen, diese drei Schritte beherrschen, damit unsere Taten Bedeutung haben werden. Wie das heißt in mir sagt, gibt es kein von euch einen Mann, der besteht? Die islamische Umma, wenn die Gesellschaft, dass das Wissen verschwindet, dass die Aqidah nicht mehr verhandelt ist, dass der Wert mit seinem Profit nicht mehr verhandelt ist, und dass im Umlauf nicht die richtige Sünde und viele Neuerungen und Unwissenheit, weil Neuerungen und Unwissenheit, wenn die Unwissenheit vernimmt, das ist das Problem. Das Problem ist, die Gesellschaft nicht zu viel, das heißt, sie wird zu erzählen. Die Menschen werden unwissen, und dann die Gesellschaft wird zugrunde gehen. Diese Gesellschaft, wenn sie nicht beharrt, dieses Verständnis, dann wird sie immer zugrunde gehen. Die Umma wird nicht sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu kombinieren, dass es Gruppen, wie viele Jesus in der Umma aufhalten, oder wie viele in der Umma sind, die sind verbunden. Aber Allah wird diese Umma schützen, Umma zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und sie machen diese Sitzungen. أن تمر عليهم دون أن تكون في أنشطة Deswegen, sagen, dass du in die Moschee gehst, die Sitzungen, wo aber ein Imam gestaltet wird, wo das Verständnis, wo das richtige Verständnis, wo Koran, wo Koran, auf dem Koran belegt wird, wo die Tassumma belegt wird, nicht von Kasim von irgendwelchen Leuten oder Menschen. وليس فراغا من العمل الديني. والمعنى الحقيقي السليم ليس هو هذا، وإنما فإذا فرغت من أشغالك الدنيوية فانصب في أشغال الآخرة. ماذا تنصب؟ تتعب. Dann nutzt das Wort Fenster, das Wort im Koran, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn du arbeitest, das ist jetzt, wir wollen ja jetzt belegen, dass nicht wie manche sagen, ach ja, nicht arbeiten, du musst deine ganze Zeit geben für dich. Das ist nicht das Widerspruch vom Koran, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns das sagt und sagt uns, wir sollen tun, weil wer will denn die Welt aufgebaut werden? Der Koran ist ja nicht runtergekommen, wo die Welt schon aufgebaut ist, weil er kaum eine Zeit, wo die Welt nicht gebaut war. Allah verpflichtet uns im Koran, diese Welt aufzubauen, zu bebauen. Deswegen für diejenigen, die behaupten, nein, wir müssen nur Islam praktizieren, weil das Bauen, diese Erde zu bebauen, ist auch Islam, weil Allah hat das befohlen, weil das gehört zu Islam. Und dann wird uns Allah dann klar, du sollst auch dann dein Gehirn nicht vergessen. Und Surat al-Jumu'ah, ihr kennt alle diese Ayah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn ihr seid wenn zum Jumma wieder gerufen wird, dann sollte ich gehen zu Jumma. Das heißt, dass ich vorher mit dir war, weil du bist mit Dunya beschäftigt, du hast die Jahre gemacht, du hast deine Arbeit verschickt, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass zu dir geht. Jetzt, wenn du Adhan wirst, hört deine Dunya auf. Geh zu Moschee, geh zu Freitag zu dir. Allah, deswegen, wir nehmen das alles nicht wieder ein. Alles wird mit Koran gelehrt. Alles wird durch Koran zu Sünde bringen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns zwei Gaben gegeben. Und diese Gaben, die die Menschen wissen, welche Gaben, wie gut diese Gaben oder wie wertvoll diese Gaben sind. Aber viele Menschen beschäftigen sich damit, wie es mit Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Die Zeit und das Alter. Aber das Wunder, Allah a'lam, genau. Und subhanallah, die Menschen, was für man heute, und wieder, wir investieren zu viel Zeit auf Dunya, mashallah, erst wird für die Dunya, aber Allah seine Religion nicht, mashallah, was Dunya gibt, erst wissen, aber kein Wissen über was, über die Religion, und umgekehrt, hat Wissen über die Religion, aber kann der Gesellschaft kein Wissen geben. Deswegen, der Islam, wie wir immer sagen, in alle Gebete und in alle Gebete ist in der Religion Gebete. Deswegen, meine lieben Brüder und Schwestern, das ist Dawa, das ist Dawa zum Ulum, und das wir lernen und wichtige Akide, und lernen wir in Dawa, die wir richtig vermissen, und das wir in Iman lernen, damit der Iman zu unserem Herzen stärkt, weil wir haben den Iman auf den Iman und Iman lernen, und wir haben den Iman, der ist Mustahab. Und wenn der Iman, das ist ein langes Thema, schafft es, dass ich alles zu erklären. Es gibt ein offener Iman, ein wieder offener Iman, das ist nicht zu klären. Aber dann gibt es noch einen Iman, der zu sagen, ich starke den Schöpfer, und das ist menschlich. Es gibt einen Iman, das ist verlangt von dir, damit du ein Muslim bist, ein sozusagen ein linkes Iman. والذي يرتكب الاصيام ليس في قلبه الايمان المستحب. بزاد الزكاه في الزين بزاد النسخه الزكاه في الاسم ضمن ذنب الايمان وترك الفسوق والعصيان. زي الايمان لازم تبقى مش اكثر من ذنب، بل اصل الايمان تبقى الزكاه في سوره السيره الحمد لله دون تكون ذنب صارت جديده وبخل من كل شيء وبخلينا نزيد ان شاء الله ونتغسل حتى ان شاء الله ضابط تسأكلات. Ja, das ist jetzt vielleicht für die Linie, die ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall, was ich euch jetzt so mitgeben kann, was ich euch sage, ist, dass ich die Linie von dem Iman stärken soll und auf unseren Iman achten soll, weil die guten Karten unseren Iman und die schlechten Karten mindern unseren Iman. Und dann wird das von den ganzen Karten, so ist der Iman. Und wenn du nicht die Kraft hast zu beten und du nicht die Kraft hast, gute Karten zu kriegen und du siehst, du bist nur die schlechten Karten beschäftigt, dann wirst du, du hast in dem Moment einen schwachen Iman. Und die Sünden, die vermerkten Sünden, können dafür sorgen, dass dein Herz schwarz wird und stirbt. Deswegen müssen wir vorsichtig, meine lieben Brüder, besonders wie junge Leute hier in dieser Gesellschaft, in diesem Land leben, achten wir auf unseren Iman. Achten wir auf die Freundin, die wir haben. Achten wir auf die Sitzung. Die Sitzung von Islam, die Sitzung von Frauen. Deswegen, der Islam kann nicht nur sich für seine Familie sorgen, aber der Muslim nicht nur für die Leute draußen. Der Muslim ist mit seiner Familie beschäftigt, mit den Leuten draußen beschäftigt, mit seinen Eltern beschäftigt. Die Muslime, inshallah, wir wollen zwei Angelegenheiten gleich noch sagen. Aber Salah, erstens, في بناء مسجد او على حسب ما فهمتم لانني جديد هنا ما اعرف التفصيل حسب ما فهمت انهم اشتروا بنايه للمسجد وارادوا ان يرمموها ويحتاجون من إخوانهم. الحمد لله هي جبت كثيرة من جلس من الغاوز عن المصيبة ومن صاع الله بس هي تشتت بتاع شبندر شبندر بتسوش شبندر الله سبحانه وتعالى بتسوش نصف جيدكم بل الله سبحانه وتعالى حتى اشتاح تجيبهم بمت اذا مت غشت اشتفاف ليعلم وليرى منا هل نحن الله مشتزين قد يجيب مخن اذا دمر او بحزنكم جد زنجهم فبس نجل ان شاء الله انت اشتف في مقبل الايام موسى اس ان كفور في المتلينة ليس اسلام الاسلام العصرية سبحان الله بس بجلاد ان موسى عيسى ابجار محمد صلى الله عليه وسلم بجل الجن الخلقات وزشمية انا بجل الجن بفران بجان الدن ابجي مخصي انا ام كنتش ودس في رقص رجون في الامة يغطن جمال شايت ودس التفوش بفشتان اسهال اسلام اثبت ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تغوث وبعد موسى تغوث له سبحان الله من الذي يكره محمد ذاحت محمد ذاحت محمد عندهم ايه بكر مين دين دي مسلمة دي مش احسن طول دي بروفيتة ايه بكر دي كتش مش تبير دي جواب عن عيسى دي جواب عن موسى دي جواب عن ابراهيم دي اكس كتير الان بروفيت لما دي ناخت الفشتان اس ناخت بس دي الفشتان اس انا جلاب افن دي شرفتن عند التوبة زي دي زمين سيدة جيدن بعدل اس مش بيزي حالة اكس اسليت انا مش مؤدنان فوق انا جلاب افن دي عند بيربل انا تفضل من زي دي بس عيسى ابن جيبن بعدل اس مش بيزي